Thank you. Thank you. Weibe mit gutem Knacher angefüllt, zur Lust und Zeit Vertreiber greife, so gibt sie mir ein Trauerbild und fügt diese Lehre bei, dass ich der selben ähnlich sei. Fügt diese Lehre, dass ich selben ähnlich sei. Strand von Ton und Erde, auch ich bin gleichfalls draus gemacht. Auch ich muss ein zur Erde werden, sie fällt und bricht, eh ihr's gedacht. Mir oftmals der anderen zwei, mein Schicksal ist auch einerlei. Wir oftmals in der anderen zwei, mein Schicksal ist auch geschieht's nicht bei dem Rauchen, dass wenn der Stopper nicht zur Hand, man pflegt den Finger zu gebrauchen, dann denk ich, wenn ich mich verbrannt, o macht die Kohle solche Pein, wie heiß mag erst die Hölle sein. O macht die Kohle solche Pein, wie heiß mag erst die Hölle sein. Bei so gestalten Sachen mir bei dem Tobak jeder Zeit erbauliche Gedanken machen, drum schmaug ich voll Zufriedenheit. Zu Land, zu Wasser und zu Haus, mein Pfeifchen steht in Andacht aus. Zu Land, zu Wasser und zu Haus, mein Pfeifchen steht in Andacht aus. Oh.